Tradition, die ich einführe auf den Seminaren oder wo ich spreche. Ganz selten tue ich es nicht beim ersten Mal, wenn ich merke, dass die Menschen mich vielleicht erst noch kennenlernen müssen. Aber weißt du was? Ich fühle mich bei euch zu Hause. Und ich bin Jan dankbar, nicht für die Einladung zu sprechen, sondern einen Teil meiner Familie kennenzulernen. Aber es gibt ein ewiges Bekenntnis, davor hat der Teufel Angst. Und Dr. Jesus verordnet dir das mindestens 3-mal täglich. Und dann wird es dir gut gehen. Und dieses Bekenntnis geht, ich bin Gottes Schnucki-Putzi. 3-mal täglich, mindestens. Wo steht das in der Bibel? Wie bitte, dann geht's? Oh, I'm God's Schnucki-Putzi. I don't know which word can we take. I have to think about it. Good question. Aber wisst ihr was? Ich erkläre es doch immer biblisch. Es ist total biblisch. Und es ist so wichtig, dass wir Offenbarung biblisch prüfen. Salomo wurde wie genannt? Ein Jedidja, was hebräisch Liebling oder Geliebter Gottes heißt. Was ist ein Liebling? Ein Schnucki-Putzi. So, aber das sagst du, das war Salomo. Und warum? Warum wurde es so genannt? Gott hat es gefallen, weil hier jemand ist, der den Tempel gebaut hat. Das Haus Gottes, symbolisiert das Haus Gottes. Was tun wir neutestamentlich? Wir sind lebendige Steine, wir bauen das Reich Gottes, den Tempel Gottes. Somit sind wir Jedidjas Schnucki-Putzi Gottes. Also, bitte, wenn du irgendwie ein Gebrechen hast, das nicht gut geht, vor den Spiegel stellen, sagen, du, da drin, egal wie deine Haare heute Morgen aussehen, egal ob es 500 Gramm wieder mehr sind auf der Waage oder nicht, ich lebe sowieso bei dem, was ich glaube und nicht bei dem, was ich sehe. Du bist Gottes Schnuckiputzi. Ja? Also, okay. Gut, ich hab hier alles Mögliche und wie man das so macht, man soll ja bereit sein, sagt uns auch die Bibel. Und hier habe ich ungefähr ein paar Monate Teaching drin, übers Prophetische. Und jetzt muss ich gucken, was ich da raushol. Kann ich einen Stuhl hier haben? Oder wenn ihr das aushalten, diese Ständer? Ja, ich mache beides, genau. Also, hier. Hier und falls alles nichts hilft, dann Apple. Also, gut, Gott ist so gut. Lieben, ganz, ganz kurz was zu euch, weil heute Abend ist wieder, heute Abend ist wieder ein anderes Publikum. Die Leute fragen mich manchmal, was bist du? Wozu hat Gott dich berufen? Und speziell, wenn ich in Indien bin und so, die lieben es mit Titel und da kriegst du eine Visitenkarte, Man of Power, Prophet des Allerhöchsten und so, ne? Und wie ich damals jung im Dienst auch in Indien war, habe ich mir auch mal eine machen lassen. Ne? Also wirklich, wie war meine? Seht ihr, ich habe es schon wieder vergessen, was auch immer. Aber ich liebe es zu sagen, ich bin sein Sohn. Und ich hoffe, ich werde immer mehr wie mein Vater. Und wenn ich für eine Sache bete in der Zeit, wo ich hier bin, ist, dass wenn ich gehe, ihr den Vater im Himmel besser kennt. Ich habe oft zum Herrn gesagt, Herr, ich möchte gerne, wenn die Leute mich anschauen, das in deine Augen schauen. Und ich hatte Zeit gehabt, da habe ich das immer wieder gebetet. Und dann kommen Leute nach dem Gottesdienst und sagen, Stefan, ich hab dich angeguckt und ich habe die Augen von Jesus gesehen. Und ich war, oh, danke, Herr. Aber jetzt bitte nicht nachher alle zu mir kommen und sagen, guck mal, wo guckt er denn raus und so, ne? Nicht, dass ich nachher nicht mehr rauskomme, weil ihr dann die Augen gucken will. Ich habe mich nie ausgestreckt nach dem prophetischen Dienst. Eigentlich wollte ich gar keinen. Weil den ersten Propheten, den ich getroffen habe, der war total ernst. Der kam in die Gemeinde, ich war noch nicht lang gläubig, und die haben gesagt, da kommt ein Prophet. Und ich habe so ein bisschen mitgekriegt, dass es die Jungs sind, wenn die vorbeikommen, dann gibt es Ärger, also zumindest im Alten Testament. Dann hat immer der König gesagt, ist Frieden? Und die gesagt haben, ja, dann, puh. Weil die wussten, wenn du nicht im Frieden warst mit dem Propheten im Alten Testament, wenn der auftauchte, dann brachte er dir eine Botschaft von Gott, sonst hast du die kaum gesehen. Und ich habe diesen wunderbaren Mann Gottes getroffen, der später Dadurch, dass ich ihm herumfuhr zu den verschiedenen Diensten, für mich ein Mentor wurde, ohne dass er das wusste. Ich meine, ich habe ihn geschaut, wie macht er es, wieso legt er die Hand jetzt drauf, wieso betet er so. Und ich nannte ihn immer eine lebende Konkordanz. Der Mann müsste jetzt um die 90 sein, Douglas Muskell, ein Prophet aus Neuseeland, der viel in der Schweiz immer noch macht mit seiner Frau Beryl. Und das war ein Wortprophet. Das ganz selten. Er hat mir erzählt, dass er es manchmal hatte, aber meistens, wenn ich ihn sah, hat er Bibelstellen bekommen vom Herrn, Schriftstellen. Da war eine lebende Konkordanz. Da hat er gesagt, Jesaja 6, dann hat er es zitiert und so hat er jedes Bibelstelle, so hat der Herr geredet. Aber der guckte immer ganz ernst, wenn der prophezeite. Ganz ernst. Und als er das erste Mal in die Gemeinde kam, wo ich zum Glauben kam, waren alle so begeistert, ein Prophet kam. Und ich habe gedacht, ich bin doch nicht blöd und komme zu dem Treffen. Weil in meinem Leben war noch so viel falsch. Und ich hatte diese Vorstellung, auch mein Gottesbild noch, der kommt jetzt in die Gemeinde, das ist so der Aufräumer. Na, wenn's dann wirklich einige drin sind, wo es nicht stimmt, schickt Gott mal einen Prophet vorbei, mitten in der Gemeinde stellt er sie dann bloß, ruft sie heraus und sagt nebenbei, ich weiß, was du gestern Abend gemacht hast und das hier noch, sodass du erst mal wieder 5 Jahre lang Folie auflegst, weil du dich so schämst. Okay? Das heißt nicht, dass die Folie, wir haben ja keine Folie mehr, Gott sei Dank. So, der kam und ich habe mich entschieden, nicht hinzugehen. Ich habe meine Schwester hingeschickt. Und habe gesagt, Marianne, geh du hin, du bist sowieso heiliger wie ich. Und ist meine Schwester hingegangen und dann kam die und hat gesagt, du, das war interessant. Da hat für die Frau des Pastors gebetet und die fiel auf den Boden und weinte. Und da habe ich gedacht, siehste, genau deswegen bin ich nicht hingegangen. Genau deswegen bin ich nicht hingegangen. Wisst ihr, dann habe ich einen Evangelist getroffen. Jesse Owens, nicht dieser Sportler, den es da, was sagen manche Leute immer wieder, von Assemblies of God. Und der war so lustig. Der hat ein Toupet aufgehabt. Und wenn du mit dem ins Restaurant gegangen bist, der hat ganz schnell Kontakt gehabt, weil die Leute guckten ihn an, da macht er Hallo und das Toupet ab. Und sofort war ein Gespräch. Wenn du mit ihm durch die Fußgängerzone gelaufen bist, die Verkäuferinnen kannten ihn schon alle. So ein richtig väterlicher Mann, Evangelist. Ich habe das gemocht. Und ich habe gesagt, Herr, kann ich bitte ein Evangelist sein und kein Prophet? Die Propheten sind so steif und so langweilig. Weil oft, auch was sie prophezeit haben, ich habe gedacht, es muss gleich am nächsten Tag kommen oder am nächsten Monat. In meinen Augen ist es auch nicht passiert. Oder wenn dann Schwester Prophetie in der Gemeinde aufgestanden ist, ne? Und sie fing an und sprach im Elberfelder Deutsch. Und ich habe gedacht, vorher habe ich sie verstanden, was ist jetzt passiert, ne? Aber ich war begeistert, weil ich wusste, irgendwas gibt's da. Oder dann ein anderes Mal stand sie auf und sagte, so spricht der Herr. Und ich denke, was sagt er denn? Ich sehe einen Baum, ich sehe einen Apfel und da guckt ein Wurm raus. Okay, sollen wir keine Äpfel essen? Oder irgendwas, Äpfel werden gefährlich. Also einerseits war ich begeistert, andererseits war ich verwirrt. Und ich sagte, Herr, bitte, kann ich ein Evangelist sein? Die sind viel lustiger. Toupet brauchst du mal keins zu geben, aber Evangelist, ne? Gut, ich hätte ein bisschen besser beten sollen, aber ich weigere mich, ein Toupet aufzuziehen. Und so sehr früh, in den ersten Wochen schon, finde ich schon in den ersten Tagen, ich bin ein bisschen mit den Zeitpunkten, habe ich gesagt, Herr, wozu hast du mich eigentlich berufen? Und er gab mir eine Schriftstelle aus Jeremia 1. Vom Mutterleib an habe ich dich berufen zum Propheten für die Nation. Und ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich meine, mir hat es gefallen, dass er sagt, dass er meinen Mund füllen wird. Das war nicht schlecht. Aber was es alles bedeutet, fürchte dich nicht, sag nicht, ich bin zu jung. Weil das Interessante ist, Tage vorher sagte ich noch zu Gott, ich hatte mich bekehrt, ich kam von einem Hintergrund, gewalttätigen Hintergrund. Meine Schulausbildung war nicht die beste. Ich habe meine Hauptschule, das sind die ersten 9 Jahre, gerade so geschafft. Ich war nur einmal gut in Englisch. Das war, wie wir eine gut aussehende Lehrerin hatten. Und da hatte ich 2 gehabt. Ansonsten war alles daneben. Ich kam von einer sozusagen asozialen Familie, nannte man uns, weil man zu arm war. Und mein Selbstwertgefühl war so am Ende. Und ich werde heute Abend, wenn ich über die Liebe des Vaters spreche, werde ich noch ein bisschen mehr darüber reden. Und so habe ich gedacht, dass jeder besser beten kann. Die Leute, wenn die gebetet haben, das war eine Pfingstgemeinde, wo ich damals war, boah, die konnten die Bibel stellen. Und dann noch in verschiedenen Übersetzungen. Und Worte, die habe ich noch nie gehört. Und ich sitze da und, hey Gott, hörst du mich? Und ich dachte, die sind alle besser wie ich. Aber auf der anderen Seite, ich hatte ein dramatisches Erlebnis gehabt und das werde ich euch auch heute Abend oder morgen erzählen. Das war jetzt so ein bisschen neugierig machen, damit ihr wieder kommt. Wusste ich, Jesus ist real. Und ich wusste, dass er ein übernatürlicher Gott ist. Und ich habe auch da eine ganz einfache Lehre. Wenn etwas lebt, dann kann man es erleben. Wenn man es nicht erleben kann, lebt es nicht. Fertig. Nur Tode kann man nicht erleben. Und so war mir auch klar, okay, wenn dieser Gott lebt, dann kann man ihn erleben. Und ich erinnere mich daran, eine meiner ersten Offenbarungen, die ich bekam, ich war in der Küche und eins der größten Wunder war passiert in meinem Leben, wodurch meine Schwester dann zum Glauben kam, ich trocknete Geschirr ab. Ja, meine Schwester sagte sich, als ich nach meiner Hinwendung zu Jesus anfing, in der Küche zu helfen, sagte sie, wenn der in der Küche hilft, dann ist Gott real. Weil ich war vorher Küche, Frau. Mein richtiger Vater, den ich nie traf, ist Italiener, da war noch ein bisschen der Macho-Geist noch da. Und während ich dann abtrockne, sehe ich auf einmal in Fachkreisen, sagen wir, diese Vision, und das war so eine offene Vision, das heißt, es war wie wenn ich in der Sache stehe, wie wenn es sich um mich herum abspielt, und ich sehe mich in einem Taufbecken und ziemlich bis, fast bis oben mit Wasser bedeckt, und über mir ist ein weißer Reiter auf einem weißen Pferd. Und ich rufe die Ältesten der Gemeinde an und sage, Leute, ich muss mich taufen lassen. Woher weißt du das, Bruder? Habe ich gesagt, ich habe diesen weißen Reiter beim Geschirrspülen gesehen. Bruder, war Ruhe auf der anderen Seite. Und dann habe ich das denen erklärt. Und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen erst mal den Herrn befragen. Und das ist gut, die haben den Herrn befragt. Und der Herr sagte, wenn ich ihm den Heiligen Geist gegeben habe, verwehrt ihm nicht das Wasser. Und so erlebte ich sehr früh, dass Gott spricht. Wisst ihr warum? Weil ich keine Lehre darüber gehört habe, wieso er nicht spricht. Weil ich keine Lehre gehört habe, die 7 Schritte zur Vorbereitung, ein Wort von Gott zu empfangen. Weil ich keine Lehre darüber gehört habe, die 38 Fehler, die man beim Hören machen kann. Und daher, ich habe vertraut. Diese Christen haben mir gesagt, du brauchst einen Heiligen Geist? Okay. Kostet was? Nee, kostet nichts. Okay, dann nehme ich's. Du kannst Gott hören. Aber wie gesagt, ich war verwirrt über die Auslegung und Anwendung, weil ich merkte, das bin nicht ich. Ich kann da nicht vorgehen und so reden, wie es da war. Ich habe es probiert, aber ich fühlte mich nie wohl. Und das Schöne ist ja, dass Gott in seinem Wandel mit dir dir erlaubt zu entdecken, immer mehr, wer du bist. Weil die meisten von uns, wir wissen gar nicht, wer wir sind. Weil wir sind alle ein Produkt dessen, was uns beeinflusst hat. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Und das ist das Schöne daran, du entdeckst immer mehr davon, wie du wirklich als Sohn und Tochter Gottes bist. Und das ist die Grundlage von jedem Dienst. Wisst ihr, jemand hat mal gesagt, ich wünschte, dieser schöne Spruch käme von mir, aber ich kann mich nicht damit brüsten. Das hat jemand mal gesagt, sehr gut. Die Offenbarung der Vaterliebe Gottes ist nicht ein weiteres Buch im Regal, sondern das Regal, worauf alle anderen Bücher stehen. Und wenn ich Leute trainiere oder ich würde mal sagen, einfach eine Plattform biete, dass sie in den Gaben, die Gott ihnen sowieso zugeteilt hat, ermutigt werden und darin heraustreten, dann sage ich immer, wenn ihr eins behaltet von dieser Schule, dann bitte das, was wirklich prophetischer Dienst ist. Prophetischer Dienst ist, das Herz des Vaters zu offenbaren. Und wenn es sein muss, auch mit Worten. Und wisst ihr, Jan hat es hier und da mal zwischen rein gesagt, aber ich glaube, die meisten haben, weil er so viel gesagt hat, es gar nicht mitgekriegt, wenn er gesagt hat, vielleicht ist es hier mal ein Besuch. Du kannst ein prophetisches Zeichen sein für jemanden da draußen. Jesus war die manifeste Stimme Gottes. Ich sage immer zu Leuten, wisst ihr, unser Vater im Himmel liebt es so sehr zu reden, dass er sich sogar das lebendige Wort nennt. Er hat dieses Buch gegeben. Und dann hat er gesagt, so, Schluss, ich bin müde, zu viel geredet. Sondern er sagt, ich gebe euch noch den Heiligen Geist, weil meine Worte, Johannes 6, Vers 63, sind Geist und Leben. Und meine Worte gehen so tief und ihr werdet sie nicht immer gleich verstehen, das ist jetzt meine Interpretation, nicht immer gleich verstehen von eurem Verstand her, aber es wird etwas in euch geschehen. Und wisst ihr was, ihr habt es vielleicht auch schon erlebt, dass ihr Prediger hattet oder Predigen gehört habt und ihr hattet den Kuli bereit und wolltet aufschreiben, und habt am Ende vielleicht nur 2, 3 Stichpunkte, aber irgendwie merkt ihr, ihr seid gesättigt worden innerlich, in eurem Herzen ist was passiert. Oder ihr habt vielleicht auch schon Predigen gehabt, wo ihr 50 Punkte habt, und jetzt schwitzt dann überlegt, wie fange ich das alles an. und seid vielleicht sogar noch mehr entmutigt. Das heißt nicht, dass Gott gegen Konzepte ist. Gott ist total für Konzepte. Er hat einen Plan gehabt mit dieser Welt, den hat er immer noch, er hat es geplant, er hat es nicht einfach so dahin geklatscht und gesagt, ach du liebe Zeit, jetzt habe ich aber was falsch gemacht. Sondern er hat genau gewusst, was er tut. So, wenn wir über das Prophetische reden, auch das Wachstum da drin, da möchte ich dich ermutigen, streck dich nicht aus nach den Wundern, streck dich nicht aus nach der Gabe, sondern streck dich aus nach dem, der die größte Gabe und das größte Wunder ist, der Vater. Alle anderen Dinge sind Beiprodukte. Wenn du mit ihm rumhängst, dein Umgang prägt dich. Es ist so, entweder prägt dich dein Umgang oder du prägst deinen Umgang. Kommt drauf an, wer stärker ist. Und glaub mir eins, Gott ist stärker wie du. So, wenn du mit ihm rumhängst, wirst du geprägt. Wenn du mit verstandlichen Zeugs rumhängst und wenn du mit Menschen rumhängst, die permanent nur über Theorie diskutieren wollen, wird das dich prägen oder du prägst diese Menschen. So, hänge mit dem Herz Gottes herum, wieder. Entschuldigt, dass ich ein bisschen salopp das sage, aber so ist es halt. Sei dort, genieß deine Zeit mit dem Vater. Und unser Lebensprozess ist eher der, all die Blockaden beiseite zu schieben mit dem Wort Gottes und der Offenbarung des Geistes, sodass wir mehr und mehr da rein können. Und dann kommt Offenbarung ganz einfach. Ich habe früher mir so einen Stress gemacht, weil ich auch dachte, es gibt irgendein Prinzip. Und dann habe ich gelesen und habe riesige Seminare über Gebetsprogramme und Fasten. Und dann hörst du mehr Gottes Stimme und all die Sachen. Weißt du, das sind alles Blockaden, die dich wirklich aufhalten am Ende. Und ich sehe das immer ganz einfach. Ich bin ja auch Vater. Und ich liebe es, mit meinen Kindern zu reden. Und ich sage dir auch mal noch was wegen prophetischer Dienst. Stell dir mal vor, deine Kinder würden zum Nachbarn gehen und sagen, gib mir mal ein Wort von meinem Vater. Da stimmt was nicht in deiner Beziehung zu deinem Vater. Irgendjemand hat dich belogen. Und ich als Vater würde sagen, Grace, John David, aber jetzt mal hierher. Was rennt ihr zum Nachbarn? Ihr könnt doch direkt mit mir reden. Wer hat euch belogen? Was ist los zwischen uns? So jedes Mal, wenn du den Propheten hinterher rennst, den prophetischen Dienst, rennst du zum Nachbarn. Und Gott, der Vater, sagt, was ist los mit dir? Weil das ist das Wunderbare des Neuen Testamentes. Du kannst jederzeit sogar auf der Toilette mit dem Vater sprechen. Und stell dir mal vor, der Vater weiß genau, welche Vorgänge in dir passieren, welche Geruchsvorgänge und alles mögliche und so weiter. Und das interessiert ihn überhaupt nicht, weil er liebt dich. Und dein Vater kann dich riechen. Amen, du bist ein Wohlgeruch vor ihm. Bitte lächelt mich ein bisschen an, sonst kriege ich Angst hier oben. Ja? Das ist so. Wisst ihr, und darum ist es so wichtig, wir haben das genossen, nur gelächelt, Schnuggiputzi Gottes, aber es ist wirklich so wichtig. Ich konnte das lange nicht zu mir sagen. Ich habe mich gehasst. Ich habe den Stefan gehasst, ich habe mich gehasst. Aber da gibt es jemanden, der mich liebt und mit dem habe ich rumgehangen und seine Liebe ist stärker. Gut, okay, Herr, ich versuch's. Ich bleib dran. Wisst ihr, wir begrenzen unser prophetisches Denken oder was Prophetie ist, manchmal auf so ein paar Momente. Wir sind eine prophetische Gemeinde, wenn mindestens 5 am Sonntagmorgen nach vorne gehen, ans Mikrofon gehen und sagen, so spricht der Herr. Wisst ihr, warum im Alten Testament so spricht der Herr gesagt wurde? Weil es früher auch noch andere Propheten gab und es gab Propheten, die sprachen im Namen von Baal und von anderen Göttern und die Propheten Gottes kamen und sagten, so spricht der Herr, so spricht Jahwe, so spricht unser Gott Israels. Die haben damit ausgedrückt, in welchem Auftrag sie gesprochen haben. Deswegen sind wir neutestamentlich, dass es heißt der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Jetzt würde ich es nicht total eng sehen, wenn jetzt da mal jemand reinrutscht, jetzt das total zu verwerfen, aber du musst ja auch überlegen, du legst ja eine große Last auf dich, wenn du sagst, so spricht der Herr. Weil damit lässt du keinen Raum mehr für Fehler. Und an dieser Aussage musst du dann gemessen werden. Höchstens du sagst, so spricht der Herr Dries. Das ist mein Familienname. Was meinst du? So spricht der Herr Dries. Wo sind die 3, die Lobpreis gemacht haben? Kommt mal wieder nach vorne, ich habe was für euch. Bitte mal hier vorne aufstellen. Hier, bitte, da vorne hin. Bitte da hinstellen. Ich habe auch extra meinen Prophetenfinger mitgebracht. Ich wollte euch einfach was Süßes geben, weil ihr das gut gemacht habt. Oh. Ich habe da fast einen Moment gedacht, was jetzt hier Dramatisches gleich passiert, gell? Dürft ihr wieder setzen, Gott segne euch. Danke, Jesus. Wisst ihr, was ich oft sage? Gott ist viel normaler wie wir. Und Normalität müssen wir wirklich am lieben Gott messen. Auch was ist normal im prophetischen Dienst? Ich persönlich denke, wir sind erst dabei, immer noch in den Kinderschuhen, egal was wir sehen. Und wisst ihr, ich benutze gerne dieses Beispiel. Wer ist Vater und Mutter hier? Vater, Mutter, als dein Kind die ersten Schritte gemacht hat, was ist da passiert? Sie läuft! Die ist noch gar nicht gelaufen, die ist hier halb rumgefallen, überall hin. Und du schreist schon, sie läuft, sie läuft. Dabei hat sie sich vielleicht gerade bis zum nächsten Stuhl halten können und dann fiel sie um. Aber warum hast du das geschrien? Weil du wusstest, von dem Moment an, wo sie die ersten Schritte macht, geschieht ein natürlicher Prozess. Und so schreit der Himmel, heute Morgen hat er geschrien, als ich so die Eindrücke weitergegeben habe, schreit der Himmel, sie prophezeit! Auch wenn eine Putzkolonne von Engeln kommen mussten, um die Unordnung wieder aufzuräumen, die wir im Geistlichen gemacht haben, und bei der Auslegung, wie das kleine Kind, das der Mama hilft, den Boden aufzuwischen, schmeißt den Eimer noch ein paar Mal um, aber wenn der Papa heimkommt, sagt sie, Papa, ich habe die Küche sauber gemacht. Und Mami guckt da und sagt, Und so sind wir manchmal, wisst ihr, Gott, unser Vater, gibt uns einen Volltreffer und wir denken, ich lasse mir am besten gleich ein T-Shirt drucken, wo Prophet drauf steht, dass es jeder gleich merkt. Visitenkarten habe ich auch schon bestellt bei Vistaprint. Gibt es umsonst auch noch. Ist ein Geschenk von Gott, ist eine Bestätigung, umsonst. Und Gott denkt, ach du Liebes. Wenn du die Engel gesehen hättest, die ich losschicken musste, um das Wasser wieder aufzuwischen, wo du den Eimer umgeschüttet hast und alles. Aber der Himmel schreit, sie läuft. Wisst ihr, und das ist unser Vater. Und darum möchte ich dich ermutigen. Natürlich, weißt du, kannst es nicht überall machen. Das ist auch ganz normaler Menschenverstand. Und du bist schlau, weil du bist sein Kind. Egal, was deine Lehrer gesagt haben, du bist schlau, weil du hast das DNA deines Papas. Und dein Papa ist der schlauste Papa der ganzen Welt. Und du bist ein Künstler, weil dein Papa ist der größte Künstler, den es überhaupt gibt. Geh nur mal raus und guck rum. Ich habe mal vor Jahren gesagt, als ich angefangen hatte, ein paar Jahre ist das schon so, wir nannten das prophetische Schulen zu machen, auch innerhalb einer Gemeinde, wo wir Menschen halfen, ihre Gabe zu entdecken, zu entwickeln. Habe ich immer gesagt, wir müssen die Leute lehren zu prophezeien. Und das sagte der Heilige Geist mal zu mir, falsch. Und ich sagte, aber Herr, du hast doch zu mir gesagt, ich soll diese Schule hier machen. Sagte Stefan, mein Volk muss wieder lernen, sich mir hinzugeben. Und dann werden sie automatisch prophezeien, da werden automatisch Worte der Erkenntnis, Heilung, all das wird automatisch kommen. Und manchmal ist es so, dass wenn wir, und das ist ein bisschen meine Furcht auch bei der Sache, dass wir über diese Dinge sprechen, dann ist es fast, wie wenn wir uns öffnen für die eine Seite. Und es ist auch gut in gewissem Rahmen, weil es soll uns ermutigen und hoffentlich dazu bringen, dass wir sagen, ja, wenn das hier möglich ist, vielleicht ist es auch in dem anderen Bereich möglich, zu glauben und es zum Wagen auf dem Wasser zu gehen. Wisst ihr, wenn Jesus sagt, kommt, hat sogar das Wasser Balken. Aber du wirst dich entscheiden müssen, bin ich jemand, der wie die Jünger im Boot sitzen bleibt, weil die haben danach Bücher geschrieben, die 5 Gründe, warum Petrus unterging. Die 7 Schritte, wie man auf dem Wasser geht, weil ich habe Petrus gesehen. Und solche Sachen haben die, wie hat Jesus es wirklich gemeint, theologische Auslegung. Das sind die, die im Boot geblieben sind. Aber Petrus war da draußen und er sagt, ihr könnt schreiben, was ihr wollt, ich habe es gefühlt. Es ist wirklich, ja, ein paar Meter, okay, aber Wasser, man kann wirklich drauf laufen. Ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Selbst als ich untergegangen bin, ich habe seinen Blick gesehen. Ja, es war eine Mischung zwischen Stolz und bisschen mehr Glauben. Aber ich habe ihn gesehen, ich vergesse nie diese Augen. Und das nächste Mal werde ich ein Stück weiter auf dem Wasser gehen. Und ich habe mich irgendwann entschieden, ich gehe da raus. Und wenn ich untergehe, gucke ich in seine Augen und strecke die Hand aus. Und dann sage ich, hilf. Bestes Gebet. Hilf. Hilfe. Hilfe. Hilfe. Bestes Gebet. Sehr mächtig, sehr stark. Nur zu empfehlen. Und so müssen wir lernen in unserem Alltag wieder. Ich will es auch nicht herauskapseln. Wisst ihr, wenn ich raustrete und zu jemandem sage, Herr, hilf mir. Ich habe zum Herrn gesagt, bitte hilf mir, wie ein Scharfschütze zu sein, der wirklich die Dinge trifft, die heute Mittag wichtig sind. Weil ich möchte euch nicht nur dorthin nehmen, dass ihr sagt, so, jetzt haben wir das Prophetische in einem gewissen Level in unserer Gemeinschaft und Gruppe, sondern ich möchte euch gleich mitten das hineinnehmen, wo wir hingehen werden in Gott. Was nicht der, ich weiß nicht alles, aber die Richtung und was der Leib Christi im Moment erkennt. Wenn ich jetzt jemand rausrufe hier und sage, so spricht der Herr, oder ich glaube, der Herr möchte dir sagen, und da sehe ich eine prophetische Begabung auf dir und der Herr hat dich gerufen, eine Frau, eine Offenbarungsträgerin zu sein und seine Worte des Lebens, seine prophetischen Worte weiterzugeben. So viele von uns, wenn sie das hören, denken, heißt das, ich muss rumreisen wie der Jan und der Stefan? Und dann fangen sie an zu warten. Dann gehen sie vielleicht mal ans Mikrofon, weil sie wollen ja auch nicht, dass der liebe Gott böse ist mit ihnen, weil es kommt wirklich nicht gut. Und dann warten sie und du hast in deinem Kopf prophetischer Dienst, wie du ihn gesehen hast. So wie ich damals gedacht habe, ich muss ernst sein und muss dann irgendwann auch noch vielleicht dann nur Gericht prophezeien. Oder nur in der Gemeinde. Aber was magst denn du vom Beruf? Buchhalterin. So wenn der liebe Gott jetzt zu ihr sagen würde, ich benutze dich in dieser Gabe, weiß der nicht, dass sie Buchhalterin ist? So wenn er jetzt das hineinspricht, selbst wenn er sagen würde, ich habe dich als Prophetin berufen, selbst wenn er sagen würde, und das, in dem Bereich geht man ja wirklich erst, wenn du das Amt des Propheten, wenn dein Leben die Gabe wurde und du nicht mehr nur eine Gabe hast. Du wurdest zur Gabe, du hast nicht mehr eine Gabe, du wurdest zur Gabe. Und selbst wenn das der sagen würde, heißt es, sie muss Prophet werden wie er in der Gemeinde? Nein, sondern die meisten von euch sind gerufen, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer und Hilfsdienste, dort zu sein, wo Gott euch gesetzt hat, auf der Universität. Du musst nur lernen, so wie wir gelernt haben, das in der Gemeinde anzuwenden, auf welche Art wende ich es an, dort, wo ich bin, in dem Betrieb, in der Buchhalterschaft, wie auch immer. Wie kriege ich da Offenbarung? Wie lege ich sie dort aus und wie wende ich sie dort an? Weil das sind die drei Hauptbereiche. Offenbarung kommt in deinen Geist und die meisten Fehler geschehen in der Auslegung und der Anwendung. Und das sind die zwei Bereiche, wo wir sehr dran arbeiten. Das Empfangen kann manchmal auch blockiert sein durch falsches Gottesbild, durch gewisse Ängste, die da sind, die Angst, Fehler zu machen, auch wieder verbunden mit dem Gottesbild, dass dann Gott man bringt Gott Unehre und bis hin, dass Gott vielleicht einen dann bestraft. All diese Dinge hindern uns und darum kam Jesus. Wisst ihr, was der Auftrag von Jesus war? Okay, er ist heute Abend dran in der Predigt. Okay, ich muss jetzt rüber. Ich brauche ihn echt, weißt du, sonst kann ich von A nach B und XY diese ganzen Dinge. Und darum versuche ich auch zu hören. Ich möchte im Bereich der Auslegung und Anwendung über ein paar Dinge sprechen. Und haben wir eine Uhr hier irgendwo, weil wir wollen eine Pause zwischendurch machen, weil ich will auch noch eine Übung mit euch machen. Okay, bis wie viel Uhr geht der Nachmittag? 5? Okay, wir machen noch und dann machen wir Pause und dann machen wir Übungen. Worunter ich sehr gelitten habe, war, dass ich lange Zeit, als ich damals anfing, diesen Dingen zu gehen, gab es leider diese wunderbaren Bücher und auch Dienste heutzutage, noch nicht, die es heutzutage gibt. Und ich hätte mir das gewünscht, aber es war nun mal so. Und ich war sehr früh im Dienst, nach 3 Monaten, nachdem der Herr mich herausgerissen hat aus der Dunkelheit, bin ich gleich zur Jugend mit einer Mission und von da an war ich im Dienst. Und auch die Offenbarungsgaben wirkten durch mich. Und so habe ich all meine Fehler öffentlich gemacht. Das ist sehr schmerzhaft. Mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Es ist nicht einfach, aber ich brauchte es so. Rückblickend sage ich, ich brauchte es so. Weil darin habe ich viel über das Herz Gottes gelernt. Darin hat der Herr mich auf dem Boden gehalten und hat mich immer wieder dazu gebracht, dann auch mehr und mehr zu, dass es mir wichtiger war, was er denkt, wie was Menschen denken. Obwohl ich euch lieb habe. Und obwohl ich die Gemeinde lieb habe. Und das sage ich auch immer wieder. Ein wahrer Dienst, egal was er erlebt, wird immer die Braut lieben, weil Jesus seine Braut liebt. Und ich saß vorhin hier und ich fing an, als ihr gespielt habt, so Lieder zum Bräutigam zu singen. Und ich empfand wirklich, dass der Herr sagt, das wird mit ein Zeichen und auch wie ein Label auf eurer Gemeinde sein. Vielleicht für eine gewisse Season, für eine gewisse Zeit. Aber wirklich diese Romantik des Himmels und das zwischen Braut und Bräutigam, dass das in eurer Mitte manifest wird und auch sichtbar wird. Bis hin wirklich ein Auftrag, die Braut zuzubereiten. Ich glaube, dass der Herr euch Offenbarung über die wahre Furcht des Herrn geben wird und dass ihr aus einer Offenbarung heraus, nicht aus einem verkorksten religiösen Denken, wie es in der Vergangenheit in der Kirchengeschichte war, über die Furcht des Herrn und wahre Heiligungsprozesse lehren werdet und somit die Gemeinde Jesu von diesem manchmal mein Wattebausch-Gott, mit dem ich alles machen kann, hineinbringen werde. Doch er ist auch ein heiliger Gott. Er ist auch der König aller Könige. Diese göttliche, wunderbare Balance zwischen mein Daddy, mein Papa, aber auch der König des Universums. Und ich glaube, da wird Gott was in eurer Mitte freisetzen, dass ihr da wirklich ein Mandat bekommt, andere darin zu lehren und auf dieser Ebene auch mit dem Bräutigam in Kontakt zu kommen. Nur mal so nebenbei. Wenn wir Prophetie beurteilen, und das, die Schriftstelle, die zitiert wurde aus 1. Thessaloniker, Kapitel 5, dort heißt es, prüft alles und das Gute behaltet. Oh, wie habe ich diese Schriftstelle geliebt. Das heißt, ich setze mich hin, das hat mir gefallen in der Prophetie, das gefällt mir auch. Wie ich noch Single war, ja, das spricht in Richtung eines Partners, das nehme ich auch, aber das gefällt mir nicht, das war bestimmt falsch vom Propheten. Das ist nicht damit gemeint, such dir aus, was dir gefällt. Sondern das Wort prüfen auch dort, was dort im griechischen Grundtext verwandt wird, bedeutet so etwas wie prüfe es auf den Reinheit, beurteile es auf den Reinheitsgehalt. Wie viel ist von Gott drin? Wie viel Gold, wie wenn Gold auf den Reinheitsgehalt geprüft wird, wie viel ist wirklich von Gott dem Vater drin? Und darum, wisst ihr, manchmal sagen Leute, gib uns Punkte, wie man prüft. Und ich kann Punkte geben, wie man prüft, aber es ist mehr wie Punkte. Lass es mich mal so sagen, als meine kleine Grace frisch geboren war, unser erstes Kind, bei jedem Baby, das geschrien hat, meine Grace, meine Grace. Nach einer gewissen Zeit könnten 10 Babys schreien und dann höre ich meine süße kleine Stimme raus, ah, das ist meine Grace. Und so ist es auch ein familiären Flair, den du bekommst wieder, ich komme zurück an den Anfang, wenn du mit deinem Vater rumhängst, dann kann manchmal, können Dinge so komisch sein vom Verstand her, dein Verstand sagt es komisch, aber du spürst ihn ja nicht, das ist wie zu Hause, das ist mein Vater, das ist das Flair meines Vaters. So im Ganzen prüfen, obwohl wir gewisse Punkte nennen können und wir wissen, Hauptkriterium, Wort Gottes, aber auch da können wir nur mit dem Flair und dem Charakter Gottes prüfen, weil wir alle können das Wort Gottes verschieden lesen. Ich hatte das Bild eines strafenden Gottes lange Zeit. So, ich habe die wunderbarsten Schriftstellen von Jesus lesen können und die haben mich angeklagt. Altes Testament war für mich Selbstmord, spiritueller Selbstmord. Wenn ich da reingeguckt habe, alles hat mich angeklagt. Wenn irgendein Gericht kam, klar, habe ich auch verdient. Weil ich dieses Bild dieses strafenden Gottes in mir hatte und nicht wusste, dass mein Vater so gut ist. Weil ich Heiligkeit und die ganzen Dinge und Gericht auch im Alten Testament nicht verstand. Weil ich den Neuen Bund nicht verstand. Weil ich Jesus nicht verstand. Und darum ist es manchmal ein bisschen schwer, einfach nur zu sagen, ja, prüf es anhand des Wortes, weil wie gesagt, du filterst das Wort auch. Aber klar, wenn irgendetwas dagegen spricht, über grundlegende Aussagen vom Wort Gottes her, zum Beispiel, so spricht der Herr, Krishna ist auch ganz nett, folge ihm, da müssen wir nicht wirklich sehr prophetisch sein, um das zu beurteilen. Und mit Buddha sowieso nicht, weil wir alle wissen, zu viel Buddha ist ungesund. Amen. Das ist ganz klar, sagt schon die Ernährungswissenschaft. Und darum kannst du es auch jedem Buddha-Anhänger sagen, zu viel Buddha ist einfach ungesund für dich. Bitte pass auf. Gut. Wisst ihr, was ich auch genieße? Und das dürft ihr auch genießen. Ich darf so sein und du darfst so sein, wie der liebe Gott uns gemacht hat. Und trotzdem verändern wir uns, wir stecken uns nicht in eine Box. Und ich habe aufgehört. Wisst ihr, am Anfang, da kam ich mit einem Anzug an, weil ich gedacht habe, jeder Prediger muss einen Anzug anhaben. Aber ich habe noch um ein bisschen Stefan gekämpft und ich habe so Westernstiefel gemocht. Und dann habe ich einen Anzug hier oben, alles schick, und dann habe ich unten meine Cowboy-Boots angehabt. Und dann kam ich rein zum Predigen. Und ich habe ja all die Jungs gesehen. Mensch, war ich freigesetzt, als ich das erste Mal John Wimber sah. Keine Krawatte, fantastisch, Freisetzung, war ein Reden Gottes zu mir. Gott gebraucht auch Leute, die einen Bauch haben und keine Krawatte. Und ich glaube, der Himmel hat gelacht. Aber es war mein Problem, weil ich habe gedacht, ich muss jemand sein. Das war nicht, dass die Gemeinde mir das gesagt hat, aber ich habe gedacht, ich muss jemand sein. Und es beeinflusst deine Worte. Aber wenn wir Prophetie beurteilen, dann möchte ich mal hauptsächlich in den Bereich hineingehen, dass wir aufpassen und nicht zu schnell etwas falsche Prophetie nennen. Weil auch vom Lateinischen her, das Wort hat mehr die Bedeutung, dass wir die Person auch in Frage stellen. Und wir sollen ja die prophetischen Worte beurteilen. Auf der Ebene einer Gemeindeleitung und auch für dich persönlich, aber das geht jetzt zu weit, wir können da nicht ganz rein, ist es auch wichtig, die Person zu beurteilen, das im Sinne von den Früchten, nicht auf Perfektionismus hin, weil da fallen wir alle durch, aber das ist mehr die Herzenshaltung, die Motivation des Herzens, die herüberkommt. Und die kommt manchmal dann auch mehr rüber, wenn man mit der Person ein bisschen mehr zu tun hat, nicht auf der Plattform. Wisst ihr, ich kann 2 Stunden Heiliger Stefan machen. Aber ich weigere mich. Ich weigere mich, das zu tun. Weil ich es gemacht habe früher. Das ist etwas, was ich christliche Schizophrenie nenne. Und davon hatte Herr Jesus mich geheilt. Dank sei ihm dafür. Aber es war mein Fehler, es war nicht der Fehler der Gemeinde. Und so sehen wir auch in der Schrift, wir sehen in der Schrift auch, dass Dinge geschehen sind. Und ich liebe das Wort Gottes deswegen. Wenn wir uns das anschauen würden heute, könnte man sagen, das ist, manche hätten gesagt, es ist falsche Prophetie. Weil es gibt so dieses alte Bild, wenn es von Gott ist, dann stimmt's. Und wenn es falsch ist, ist es nicht von Gott, vom lieben Gott. Wisst ihr, die Magd in Philippi, die hinter Paulus und seinem Team her ist, die hat richtig prophezeit. Das ist auch mit dem Wahrsagegeist. Das sind Diener des lebendigen Gottes, die euch den Weg zum Heil zeigen werden. Wisst ihr, wir werden nirgends in der Bibel aufgefordert, vor der Macht Satans Angst zu haben. Aber Epheser 6 sagt ganz klar, vor seiner Schliche, vor seinem Scheme, er ist nicht ganz dumm. Ich sage immer, er hat ein bisschen mehr Erfahrung. Er ist länger auf dieser Erde, ein paar tausend Jahre. Wir nur unsere 30, 40, 50 oder ich meine 24 Jahre. Danke, ein paar haben gemerkt, dass es ein Witz war. Gott segne euch, ihr Lieben. Gott segne euch. So, Satan ist nicht dumm. Er hat Erfahrung. Er weiß auch genau, wo es sich lohnt, Kraft einzusetzen und nicht. Und wisst ihr was? Er hat Angst vor den prophetischen Reden, weil Jesus hat gesagt, Geist und Leben. So, wo immer auch prophetisch ausgedrückt wird, das Herz Gottes, entsteht eine Atmosphäre des Geistes und des Lebens. Und dort verliert er auch die Kontrolle selbst, weil ich sagte, dir was, irgendjemand wird reden. Irgendjemand wird reden. Von irgendjemand wirst du inspiriert werden. Irgendetwas wird dich leben. Und entweder ist es das Wort Gottes, das in erster Linie durch sein geschriebenes Wort offenbart vom Heiligen Geist zu dir kommt, dich innerlich, deine spirituellen Muskeln stärkt, sodass du in deinem täglichen Fitnessstudio beim Herrn warst, um dann den Herausforderungen im Alltag im Beruf entgegenzustehen, nicht um sonntagmorgens wieder den Pastor anzuschreien, was er zu tun hat, sondern im Alltag wirklich dann auch diese Hand Gottes zu sein. Aber im Wort Gottes sehen wir, dass es Dinge gibt, da könnte man sagen, war das richtig? Jesus hat mal gesagt in Bezug auf Lazarus, diese Krankheit wird nicht zum Tode führen. Lazarus ist gestorben. So gestorben, dass er sogar gestunken hat. Also, toter kannst du nicht sein. Wenn du anfängst zu riechen, dann bist du tot. Das war auch nicht irgendetwas, was medizinisch erklärt. Okay, da war mal ein bisschen weg, kurzer Herzstillstand, wie es manche Leute erklären wollen, sondern deswegen denke ich, hat die Schrift auch, dass er roch, haben sie das mit, hat die Schrift das mit reingenommen. Und Jesus sagte zu den Jüngern, der wird nicht sterben. Weil wir müssen immer eins bedenken, wenn Gott zu uns spricht, spricht er, er verändert seine Sprache nicht wegen uns. Wir müssen die Sprache des Himmels lernen. Wisst ihr, wie ich oft erkläre den Menschen, dass jeder die Stimme Gottes hören kann, aber sie nicht jeder versteht? Wenn ich diese liebe Schwester hier, diese junge Dame, diese Schnuckiputzi Gottes anschaue hier, und ich sage dann zu ihr, Namaste, Meranam Stefan, hey, Meja hat Germany, say Ayahu. Me tolla Hindi bol sagt Ahu, tolla tolla. Oh, falsch was jetzt. Das ist falsch was jetzt. Muss es darüber gehen. Also, wenn ich zu ihr sage, kannst du Hindi? Nein. Wenn ich zu ihr das sage, guck mal, was für ein Prophet, findet noch nicht mal die richtige beim ersten Mal. Ne? Aber so ist es manchmal. Ja. Also wenn ich zu ihr sage, Namaste, und dann Meranam Stefani, sie könnte jetzt nicht sagen, ich habe nicht zu ihr geredet. Sie könnte nicht, oder wenn du kein Englisch sprichst und ich spreche in Englisch zu dir, du kannst nicht sagen, ich habe nicht zu dir geredet, du verstehst nur meine Sprache nicht. Und so ist es, wenn wir wiedergeboren werden. Gott spricht permanent. durch alle möglichen Dinge. Ich bin der Meinung, ich tue auch mit meinem lieben Bruder Jan in einer Sache nicht übereinstimmt. Wenn Gott schweigt, dann schweigt er nur manchmal, weil er etwas an unserem Charakter tut, weil er tiefer geht. Ich glaube, dass Gott permanent um uns herum redet. Wir nehmen es nur nicht alles wahr. Weil wenn seine Worte Geist und Leben sind, wisst ihr, alles, was gut ist in dieser Welt, gibt es nur noch, weil Gott spricht. Diese Welt wird durch sein Wort zusammengehalten. Das, was die Esoteriker Energie nennen, das sage ich denen auch manchmal, erkläre es denen, ist letztendlich Gottes Wort, was es zusammenhält. Sein Reden. So, was wir jetzt lernen müssen, ist, als ich in Indien war, bin ich unter die Leute und habe versucht, diese Sprache zu lernen. Und da sind auch Fehler passiert. Dann springe ich in die Rikscha rein und ich habe gelernt, Herr Jesus liebt dich, Prabhu Jesu Masi Absipyakate, hä? Aber wenn du es falsch betonst, dann kannst du auch sagen, der Herr Jesus möchte Liebe mit dir machen. Und ich habe das falsch betont und der arme Rikscha-Treiber guckt mich an, wird ganz blass. Und wenn ein Inder blass wird, das siehst du, glaub mir, das war keine Interpretation, wird ganz blass. Und mein Übersetzer sagt, weißt du, was du gerade gesagt hast? Und ich sage, nee, ich habe gedacht, ja, Jesus liebt dich. Ich sage, nee, du hast gesagt, Jesus möchte Liebe mit dir machen. Wisst ihr, und solche Dinge passieren. Das ist der Bereich der Aussprache, der Auslegung, der Anwendung. Und diese Dinge passieren. Wenn es dir in der natürlichen Sprache, die du lernst, passiert, dann machst du dir keine Sorgen, weil du sagst, okay, ich muss noch ein bisschen mehr lernen. Manchmal sagen wir, ich muss in das Land gehen, dann ist es besser, ich lerne schneller in dem Land, wenn ich im Land bin. Wie wenn ich jetzt hier theoretisch da sitze. Und darum hat Gott mich sehr früh benutzt, herauszuspringen, in das Land seiner Offenbarung hineinzugehen und das Land seiner Zeichen Wunder, was Reich Gottes heißt. Und dann habe ich Fehler gemacht. Und dann habe ich Dinge falsch gesagt. Ich erinnere mich dran, auch ganz früh in meinem Dienst, als ich es erst mal auch mit der Symbolik, ich sah ein Baby und ich wusste, das Ehepaar wünscht sich ein Baby. Und ich sagte, der Herr, glaube ich, möchte euch sagen, dass ihr ein Baby haben werdet. Und das war ihr Wunsch und ich habe das gespürt. Ich habe eine Vision gesehen vom Baby, habe den Wunsch gespürt und meine Auslegung, dann hat sich mein Verstand eingeschalten und er sagt ganz klar, du spürst, sie wollen ein Baby, du siehst ein Baby, Gott gibt ihnen ein Baby. Der Verstand. Aber dieses Baby ist in der Symbolik auch, kann manchmal auch eine neue Arbeit sein, ein neuer Dienst, eine neue Sache, ist etwas Neues, was geboren wird. Und damals wurde etwas Neues geboren. Und diese Familie hat kein Baby mehr bekommen. Die hatten schon Kinder, aber haben keins mehr bekommen. Und ich habe dann später mit denen geredet und habe gesagt, du, sorry. Weil ich sehe jetzt nach den Jahren und nach dem, was ich jetzt gelernt habe in der Sprache Gottes, dass es wahrscheinlich das damals war, wo ihr kurz darauf eine neue Sache begonnen habt. Und wisst ihr, ich war manchmal... Ich war so fertig, weil ich liebe den Herrn und ich möchte ihm Ehre machen, weil er mein Vater ist und weil er der beste Vater überhaupt ist und weil die Menschen da draußen so ein verkorkstes, blödes Bild über ihn haben, was nicht wahr ist. Und dann manchmal, wenn du diese Fehler machst, dann denkst du, habe ich es jetzt noch mehr vermasselt. Aber dann hat der Vater mich gelehrt, solange ich meine Herzensmotivation Liebe ist, wird er größer sein wie dieser Fehler. Wird er viel größer sein. Aber weißt du was, und jetzt würde ich sagen, und von Anfang an, da war ich dieser liebe Purmann, der nur immer nur mit der vollkommenen richtigen Motivation. Das Problem mit Motivationen ist, dass du sie manchmal erst erkennst, die falsche, nachdem Gott sie dir offenbart hat. Wenn du mittendrin bist, merkst du es manchmal gar nicht, dein Blindspot. Und so musste ich dann rückblickend sehen, irgendwann, dass ich auch die Gabe missbraucht habe, nicht bewusst. Dass ich aus Angst vor Menschen und Ablehnung und Menschenfurcht und im Ziehen, da gibt es auch ein seelisches Ziehen, wo Leute Erwartungen haben, mich hinreißen ließ, Dinge zu deuten. Und weißt du was? Ich sehe viel mehr, als ich oft sage. Aber Wahlreife ist, dass wenn Gott sagt, sprich, sprichst du. Und wenn Gott sagt, halt zurück, dann haltst du zurück. Und dann redest du mit ihm darüber. Das nennt man Gebet. Früher habe ich alles einfach nur, ich habe gedacht, wenn es Gott sagt, fertig aus. Du, sei froh, dass du mich nicht vor 20 Jahren getroffen hast. Ihr hättet mich schon wieder ausgeladen. Jan hätte mich erst gar nicht eingeladen. Aber weißt du, der Himmel hat gesagt, er läuft. Obwohl ich noch so rumgetaumelt bin und hier mal an den angeeckt und den noch rumgeschmissen und alles Mögliche. Der Himmel hat gesagt, er läuft und der Himmel schreit über euch, er läuft. Ich möchte euch noch was sagen. Wisst ihr, wenn ich heute wählen müsste, und das sage ich euch, um euch das mitzugeben, zwischen Prophetie, Zeichen und Wunder und allein aus der Gnade Gottes durfte ich viel sehen, wunderbare Dinge sehen. Wählen müsste zwischen dem und der Vaterliebe Gottes. Ich müsste keinen Bruchteil von Sekunde überleben. Ich verstehe heute, warum Paulus sagt, das Höchste aber ist die Liebe. Und es ist auch kein Unfall, dass genau zwischen Kapitel 12, wo die Gaben, und Kapitel 14, wo die Anwendung beschrieben wird, mittendrin das Zentrum Liebe ist. Selbst da hat Gott uns Zeichen gesetzt, das Zentrum des Ganzen. Die Gabe empfangen wir aus Liebe von unserem Vater her. Die Gabe manifestieren sich aus Liebe. Die Fehler, die wir machen, die Liebe bringt uns weiter dazu, weiterzugehen. Wir können sie, die eigene Schuld und Verdammnis, sie deckt sie zu. Wir gehen in der Gnade und die Anwendung geschieht auch aus Liebe. Und früher als junger Dienst, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, Paulus ist ja gut mit der Liebe, aber jetzt übertreib's mal nicht. Power! Yeah! Zack, bumm! Bestätigung, und ich muss Gott bestätigen, wie wenn das nötig hätte. Was ich gemeint habe, ist, ich muss mich bestätigen. Und ich sage euch das, weil es werden gewisse Dinge hochkommen. Wisst ihr, wenn die Herrlichkeit kommt, wenn Gott kommt, seine Gegenwart, dann kommt nach oben, was nicht von Gott ist. Und das ist okay. Es ist schlimm, wenn du wieder runterbrichst. Glaub mir, er drückt hoch, du drückst runter. Was schätzt, was stärker ist? Drück ruhig runter. Und glaub mir auch eins, weißt du, wenn du wirklich mal dann so einen Überflieger wischst und stolz dich schnappt, Gott hat gute Landungsgottesdienste. Fantastische Landungsgottesdienste. Und wenn du dann beim Wickeln deines Babys, wenn du richtig die Windeln voll gemacht hast, immer noch prophezeien kannst, dann bist du schon wieder einen Schritt weiter. Oder wenn du dem Herrn dafür danken kannst, dafür hat er uns das Leben gegeben, dass wir runterkommen, weil sonst würde man wirklich denken, wir sind Gott und brauchen ihn nicht mehr. Aber diese Magd in Philippi hat etwas prophezeit, was aussah, wie wenn es stimmt. Daher können wir nicht sagen, wir müssen nur gucken, ob es richtig ist. In vielen Gemeinden sage ich manchmal ein bisschen herausfordernd, weil es prophetisch ist, auch ein bisschen herausfordernd. Sage ich manchmal, wäre diese Frau als prophetischer Dienst eingeladen worden. Wow, guck mal, wie akkurat die ist. Und selbst Paulus hat es nicht gleich verstanden. Es dauerte Tage, er ist da gelaufen, sie lief da hinterher. Und wisst ihr, das ist meine kluge Strategie des Feindes. Er wusste, hier kommt Licht. So, er wusste, er kann sich auf die Dauer nicht verstecken. Was versucht er? Jetzt versucht er zu machen, wie wenn er einer von ihnen wäre. Weil Paulus könnte sich auch sagen, Mensch, was für eine super Werbeankündigung vom Vater im Himmel. Hat der den Weg schon vorbereitet? Da kommt jetzt noch eine Lady, die anscheinend in der Stadt einiges an Gunst hat. Die Leute hören auf sie, weil die war bekannt dafür, dass sie Dinge voraussagt. Und jetzt bestätigt Gott uns auch noch durch die offene Türen. Und ich stelle mir vor, was bei Paulus abgegangen ist, war Folgendes. Ich denke, Paulus hatte gelernt gehabt, nicht zu vorschnell zu reagieren, weil er erlebt hat, dass es Dinge gibt, die versteht man manchmal erst nach einer gewissen Zeit vor dem Herrn. Aber ich denke, er war innerlich offen und dann hat irgend so ein Warnsignal begonnen. Und hat gedacht, das hört sich gut an, aber irgendwas stimmt ja nicht. Dann weiß ich nicht, ob er natürliche Informationen bekommen hat, dass jemand gesagt hat, guck mal, das ist eigentlich die Wahrsagerin hier, die da hinten rumrennt. Oder ob irgendwann da mal das fester geworden ist, wie es manchmal auch geschieht, und er eine Offenbarung bekam und wusste, das ist ein falscher Geist, das ist nicht das Flair des Himmels. Das ist nicht das, was ich kenne von den Erfahrungen, die ich habe und die wir als Jünger gemeinsam haben. Und dann dreht er sich um und sagt raus. Hier ist eine interessante Sache, die geschieht und die uns auch manchmal aufzeigen kann, wie wir Heilung und Freisetzung in unserer Lehre brauchen. Ich habe mich früher sehr mit Befreiungsdienst beschäftigt, weil ich sehr stark Befreiungsdienst erlebt habe. Und eine Aussage im Befreiungsdienst ist, wir können nur Leute freisetzen, wenn sie freigesetzt werden wollen. Paulus setzt diese Frau frei, ohne sie zu fragen. Als ich das mal sagte in dieser Lehre, weil ich so gelehrt wurde, sagte der Heilige Geist zu mir, das stimmt nicht, und hat mich an diese Schriftstelle gebracht. Er hat gesagt, Stefan, ihr könnt in ein Maß der Autorität hineinwachsen, da befehlt ihr den Dämonen von Leuten zu gehen, die gar nicht frei werden wollen, und sie werden frei. Weil wir sehen dann, der Geist kommt gar nicht mehr zurück, weil dann kriegt nämlich Paulus Ärger, weil die Gabe ist weg und sie kann nichts mehr machen mit ihrem Geld. Sie verdient kein Geld mehr. Was ist die Gabe? Jetzt reden wir vom Prophetischen. Die Gabe ist nichts anderes wie die Fähigkeit zu empfangen. Und jetzt kann ich da ein bisschen was beantworten, was du heute Morgen angesprochen hast. Manche Leute, die meisten Leute, die ich getroffen habe, auch, und das ist ein bisschen herausfordernd jetzt vielleicht, auch die, viele in der Esoterik sind vom Mutterleib an berufen. Seher, was einfach eine andere Art, wie Prophetenempfang beschreiben, zu sein, Propheten zu sein. Das Problem ist, jetzt haben die diese Gabe, diese Sensibilität, diese Fähigkeit zu empfangen, die Gott ihnen gegeben hat. Und Gaben sind Geschenke, die bereut Gott nicht, sagt die Schrift ganz klar. Und jetzt wäre es ja auch nicht dumm, wenn der Feind das stehlen kann, wenn er das Gefäß, das diese Gaben hat, benutzen kann Und als Engel des Lichts kommt, und diese Leute, ich habe mit vielen gesprochen, ich sage, ich wusste von Kindheit an, ich bin berufen, Menschen zu heilen, was Gutes zu tun. Diese Leute sind oft reif, Jesus zu erleben, weil die haben sich auch bewusst von negativen Dingen ferngehalten, insofern sie das unterscheiden konnten. So, die Gabe war echt, aber sie wurde jetzt missbraucht von einer anderen Kraft durch Inspiration und falsche Lehre in eine Richtung hinein. Ich sage nicht, dass es bei allen so ist, aber bei viel mehr, wie wir oft denken. So, bei mir war die Gabe da von Kindern an. Ich hatte Träume, die eintrafen. Ich spürte eine Gegenwart manchmal im Raum. All diese Dinge. Und ich glaube, dass es von euch bei manchen zugegangen ist. Nur habt ihr vielleicht auch versucht, euch jemand mitzuteilen. Und dann hören wir solche Dinge wie, das bilde ich dir ein. Meine Grace ist sehr sensibel. Und dank sei Gott, dass ich diese Dinge lernen durfte. Weil sonst hätte ich wahrscheinlich das auch gesagt, was meine Mutter zu mir gesagt hat. Das bilde ich dir ein, ist alles okay, das ist nicht so. Und dann machst du zu. Weil was unsere Eltern uns sagen, ist richtig. Nicht, dass sie es böse gemeint haben. Die wussten auch nicht, damit umzugehen. Und die Welt und die Schule lehrten es auch nicht. Und leider auch lange Zeit die Kirche nicht. Oder die Kirche lehrt es uns, und dann lehren die Kinder nicht, dass sie damit umgehen müssen, richtig, und können es nicht jedem auf dem Schulhof gleich erzählen. Wie mein Sohn, als er gefragt wurde, was macht dein Papa? Der ist Prophet. Zur Lehrerin vor der ganzen Klasse. Oder was er auch mal gemacht hat, wir gingen einkaufen und da war dieser Stand mit Wundertüten und da waren 10 Wundertüten und er sagte, Papa, du bist doch ein Prophet, ich möchte dieses Spielzeug haben, was da vorne drauf ist, welche Tüte ist es? Natürlich habe ich versucht, Haltung zu bewahren. Ne? Okay, Sohn, Jesus, das ist innerlich passiert. Jesus, bitte, bitte, das ist ein wichtiger Moment für das Leben dieses Jungen. Raus aus dem Boot, die hier. Er nimmt sie und ich bitte, bitte, bitte. Passiert alles innerlich, äußerlich, die hier so. Das ist wie prophetischer Dienst in der Gemeinde passiert. Ne? Der dreht heraus, stehen Sie bitte auf. Und innerlich, bitte, bitte, bitte. Steh auf, Schwester. Bitte, kann jetzt was kommen, Herr. Ne? Und dann nimmt er es, öffnet es. Und was war drin? Das Spielzeug. Und ich, danke, danke, danke. Aber ich hatte auch gar nicht lang Zeit, wie es jetzt zu überlegen ist. Ich muss dann überlegen, wage ich jetzt, gehe ich raus aus dem Boot oder nicht. Ne? Und danach, wenn es jetzt nicht geklappt hätte, ich halt überlegen müssen, wie ich ihm erkläre, dass man manchmal daneben liegen kann. Das ist jetzt dann genutzt, dass ich auch sage, siehst du, auch Leute, die zu denen Gott redet, man kann es manchmal falsch verstehen. Und wie viel Taschengeld hast du noch dabei? Soll man die anderen neuen Autos kaufen? Nee. Nee, gar nicht. Wisst ihr, Agabus, Apostelgeschichte 21, lest es mal für euch durch. Agabus hat eine Prophetie gegeben, die nicht ganz genau war. Der hat sich bei der Auslegung vertan. Und Agabus wird Propheten der Bibel genannt. Der Junge hat eine Hungersnot vorausgesagt. Und wisst ihr, wie der die vorausgesagt hat? Als der gesagt hat, es kommt, dann sind die in Aldi gefahren, einkaufen. Damals in Jerusalem. Also man sagt, ne, Hungersnot, und die fingen dann darauf an, sich vorzubereiten. Wann fängst du an? Stell dir mal vor, hier steht jetzt jemand auf. In der Gemeinde sagt, übernächste Woche wird eine Hungersnot in Österreich ausbrechen. Du wirst nicht gleich zum Aldi rennen. Aber wenn jetzt hier einer aufsteht, der schon 10-mal oder 9-mal von 10-mal total richtig war mit Zeitpunkten und alles und sagt, übernächste Woche wird eine Hungersnot ausbrechen, dann denkst du vielleicht mal drüber nach, morgen auf dein Konto zu gehen, Geld zu holen und zum Aldi zu fahren. So, Hofer ist es hier, okay, Hofer. Also muss Agabus schon bestätigt gewesen sein als Prophet. Und jetzt ist er da, Paulus ist da, Philippus ist da mit seinen Mädels, mit seinen Töchtern, wo die Bibel sagt, die haben auch prophezeit, was hast du, was kannst du. Also richtig heiße, prophetische Jungfrauen, das ist was super Gutes. Und weißt, da ist jetzt der Agabus, sieht den Gürtel da liegen und plötzlich wird er inspiriert. Nimmt ihn, macht vielleicht den ersten Schritt und sagt dem, der dieser Gürtel gehört. Wissen nicht, hat eine Vision gesehen, wie auch immer, und dann fängt er an. Und ich glaube, dass Folgendes passiert ist. Der bekommt einen Impuls oder sieht was. Juden haben was damit zu tun und die Römer haben was damit zu tun. Vielleicht hat er auch dann irgendwo gleich rausgekriegt, dass es ein Paulus ist. Paulus hat sich vielleicht gemeldet, während er noch spricht. Und dann hat sein Verstand sich eingeschaltet. Okay, den Paulus, den mögen die Juden nicht. Und dann sagt er dann, die Juden werden in die Hände der Römer überliefern. Was aber später passiert ist, war ganz anders. Die Juden wollen ihn umbringen und eigentlich haben ihn die Römer aus den Händen der Juden gerettet. So, diese Prophetie war nicht ganz akkurat. Und es ist interessant, und trotzdem Trotzdem sehen wir später, wenn Paulus dieses Erlebnis erzählt er es nicht, wie es passiert ist, sondern wie Agabus es prophezeit hat. Und ich habe auch da keine, ich habe ein paar Gedanken dazu, aber die sind für mich nicht reif genug, um da eine Erklärung zu geben. Aber wie auch immer, da ist ein kleiner Fehler passiert. Es ist nicht exakt so gekommen, du kannst nachlesen. Ich lese euch mal eine andere Geschichte vor in der Schrift, wo wir heute vielleicht sagen würden, falsche Prophetie. Und zwar in Jesaja 38, unser lieber Prophet Jesaja, ne? Und manchmal haben ja Leute in einem Gottesdienst mehr prophetische Worte wie Jesaja in seinem ganzen Leben. Ist auch interessant, ne? Aber wir sind ja alle Schüler und wir lernen noch und wir springen erstmal ein bisschen weiter hinaus aufs Wasser, weil, wie es oft ist, wir haben uns so begrenzt, dass wir jetzt erstmal weiter rausgehen und dann kommt der Feinschliff. Genau wie in einem natürlichen Beruf auch, je länger du drin bist, umso spezifischer und genauer weißt du Dinge und automatischer kommen sie. Also die Geschichte ist jetzt folgende. Der Prophet Jesaja kommt zu ihnen und sagt mit anderen Worten, dass er sterben wird und nicht am Leben bleiben. Und dann geht der König hin und fleht zu Gott. Und da kommt der Prophet zurück und sagt, das ist nochmal 15 Jahre. Jetzt stell dir mal vor, hier ist eine Versammlung. Neutestamentlich wird der prophetische Dienst das nicht so machen, aber alle hören jetzt, der Prophet sagt, er wird sterben. Aber dann kriegt er persönlich, der das Wort gekriegt hat, der hat Gottes Herz berührt durch die Umkehr und Gott sagt, okay, vergiss es, du kriegst nochmal 15 Jahre. Vielleicht, weil Gott gesagt hat, 15 Jahre schaffst du noch und dann bist du wieder weg, darum 15 Jahre und dann nehme ich dich heim. Aber das ist jetzt privat. Und wir sehen nirgends, dass dann bekannt gemacht wurde und er lebt länger, weil der Prophet wollte seinen Ruf behalten und so. Und jetzt geht der Prophet rum und sagt, Leute, mein Gericht kommt nur nicht, weil der nur mal ein persönliches Wort gekriegt hat, dass er länger leben darf. Weil für manche muss es ja ausgesehen haben, wie im Moment, der Jesaja hat gesagt, der stirbt und der Kerl lebt immer noch. Was ist denn da los? Und so gibt es manchmal Momente, das ist auch Prophetie, Gott ändert den Plan. Es ist auch nicht Plan B, sondern in Gottes Augen gibt es verschiedene Pläne A. Er ist so groß. Manchmal müssen wir auch überlegen, auch wenn wir Prophetie prüfen, wir müssen das im Licht von heute prüfen. Weil weißt du, wir sind ja alle Menschen, die einen freien Willen haben und wir können uns entscheiden, was wir tun oder nicht. Und manchmal kommt eine Prophetie nicht zustande, weil die Personen, die an deiner Seite hätten sein sollen, sich anders entschieden haben. Aber dank sei Gott gibt es die Geschichte von Josef und dank sei Gott waren wir nicht Josef. Sehen wir in der Geschichte von Josef, dass Gott größer ist, wenn wir über unsere Herzenshaltung wachen und am Ende uns doch noch in das hineinbringen kann. Weil alles, was Menschen uns geben, werden Menschen uns nehmen können, das Kleid, das er von seinem Vater bekam, das Kleid, das er von Potiphar bekam und selbst das Kleid im Knast wurde ihm dann letztendlich vom Pharao genommen, der ein Bild für Jesus, für den König ist. Aber dann war er in einer Position, die konnte ihm niemand mehr nehmen, weil Gott ihn dort eingesetzt hat. So, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du dir eine Position nimmst, werden sie dir Menschen wieder nehmen können. Wenn sie Gott dir gibt, kann sich die Hölle aufmachen und niemand kann es dir nehmen. Du musst nur über dein Herz wachen. Was war der Schlüssel von Josef? Josef ist im Knast. Und die Knast damals waren ganz anders wie das, was wir kennen. Also, da war kein Fernseher drin, da hast du auch nicht deinen Besuch gehabt vom charismatischen Prediger, der die Hände auflegt, sondern in einer fremden Kultur, im Knast, wusste nicht, wie lange, ich nenne es der Ort des Todes, da stirbt deine Vision, da stirbt alles, was du geglaubt hast, je von Gott gehört zu haben. Du denkst, es endet nie, jeder Tag ist wie Jahre. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wenn ich Josef gewesen wäre, ich hätte gejammert. Spätestens nach dem Rausschmiss aus dem Potiphar, seinem Geschäft, hätte ich gejammert. Weil der stand ja da auch für Reinheit und für Gott. Wie kann ich Gott sowas antun? Belohnung knascht. Und weißt du was? Genau dieselben Fehler macht er, die wir manchmal machen. Dann kommen die ja rein, er legt die Träume aus, Mundschenkbäcker. Und er denkt, jetzt verstehe ich Gottes Prophetie. Es wird so geschehen. Gut, der andere geht. So viel zu ermutigende und erbauende Prophetie. Ne? Morgen wirst du sterben. Jetzt verstehe ich Gottes Weg. Der Mundschenk ist meine Beziehung zum High-Level-Ministry, zu dem bekannten Prediger. Das ist der Freund von Reinhard Bonke. Der wird ihm von mir erzählen. Und dann darf ich endlich in Afrika zu Leuten predigen. Und die rennen noch nicht mal weg. Halleluja. Und Gott sagt, oh, mein Freund, hättest du es nur nicht gesagt, Josef. Immer noch nicht deine Lektion gelernt. Ich bin der, die Berufung gibt. Und ich bin der, der sie erfüllt. Und ich bin fähig, aus dem tiefen Loch dich rauszuholen, wenn die Zeit da ist. So nochmal 2 Jahre drauf. Wir lesen nochmal 2 Jahre. Josef wusste es nicht. Nicht bestanden. Das Tolle ist beim lieben Gott, wir können nicht durchfallen, aber wir wiederholen die Klasse nochmal. Und da musste nochmal 2 Jahre auf die Klasse, bis er dann erkannte, okay, es ist Gott der Vater. Aber Josef hatte eine Haltung gehabt, die uns durch unsere Formungsprozesse, weil das ist das, wisst ihr, die Gabe ist nicht schwer in euch freizusetzen. Haben wir ja auch gesehen. Auch die, als Jan gefragt hat, von wie viel, von 10 bis... Das, was eher herausfordernd ist, ist euch helfen zu verstehen, warum ihr gewisse Formungsprozesse durchgeht. Weil das werden nur Leute können, die die Wege des Herrn gewandelt sind in diesem Bereich. Und das ist auch ein Grund, warum Gott auch Propheten in die Gemeinde gesetzt hat. Weil der Entwicklungsprozess eines Pastors ist verschieden. Das Training eines Pastors ist verschieden wie das Training eines Propheten. Das Training eines Evangelisten ist verschieden wie das Training. Und wir alle haben etwas. Manchmal überschneidet sich eine prophetische Person mit einem starken pastoralen Herz oder das Pastorale kommt mehr raus und da ist eine prophetische Flair drauf. Wir dürfen es auch nicht so in Boxen stecken und nur so einschachteln. Das, was sie vorhin gemacht haben, die haben in der prophetischen Salbung angebetet, wenn wir es in unserem prophetischen Sprachjargon benutzen wollen. Und so ist auch die Gemeinde, jede Gemeinde sollte eine prophetische Gemeinde sein, weil der prophetische Geist ist der Geist der Weisheit und der Offenbarung laut Epheser 1 und den haben wir alle. Somit sollte jede Gemeinde ein Ort sein, wo Gott redet und es auf verschiedene Art angewandt wird. Und das darf dann jede Gemeinde, jede Familie, jeder Stamm für sich selbst herausfinden, wie es Gott einem gegeben hat. In den verschiedenen kreativen Wegen, die Gott gegeben hat. Und das erkennt man daran, welche Leute auch um einem herum sind. Und da dürfen wir auch nicht wieder in die Boxen hineinsetzen. So, ich ermutige, bevor wir zu etwas falsch sagen, dass wir schon mal sagen, ungenau. Das war jetzt eine Prophetie, die nicht genau war, die ungenau war. Und wie wir vorhin so schön auch auf dieser Skala gesehen haben, die der Jan dort oben uns gezeigt hat, du sahst ja da auch, wo es anfängt und dann mehr und mehr von Gott. Und eigentlich, je mehr du vom Vater lernst, nicht von Büchern, vom Vater lernst, das war jetzt keine gute Werbung für mein Buch, von dem ich gleich erzähle, vom Vater lernst, weißt, umso mehr sollte das mit dem paar Prozent am Anfang Gott und 90% von dir, sollte das dann steigern, 30, 40, 50 bis hin zu 90. Ich glaube niemand, dass es niemand auf der Erde gibt und geben wird, außer Jesus, der da war, der 100% jederzeit voll Gott wiedergespiegelt hat. Deswegen heißt es ja auch, wir sind ein Teil des Leibes. Wir können gemeinsam die mannigfaltige Weisheit, die Größe Gottes, seine Schlauheit in seinen Wegen, in seinen Plänen demonstrieren, weil wir alle ein Stück haben, je mehr wir dort hineinkommen. Aber einer, es gibt einen Mittler, es gibt einen Superstar, es gibt einen Mr. Universum und der heißt nicht Arnold Schwarzenegger, sondern der heißt Jesus. Amen. Amen. Tut mir leid, auch wenn er Österreicher ist, er heißt Jesus. Ich meine, es ist nicht Jesus, sondern Arnold Schwarzenegger ist Österreicher, ja? Jesus ist himmlisch. Und dann, für euch soll es Erleichterung sein, weißt, ich sage immer, selbst wenn 5% Gott drin sind, und das hat stimmt, 5% Gott ist viel. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt im besten Gottesdienst, den wir beurteilen würden, 1% Gott haben. Weil wenn Gott mal schon manchmal im Alten Testament näher kam, da haben ganze Berge erzittert. Ich glaube, dass in der Apostelgeschichte, wo die Städte gebebt hat, ein paar mehr Prozent Gott kam. Hat sie vielleicht mal kurz aufgestellt von seinem Thron. Und dann bebt's. Und damals schon das Volk sagt, Mose, das ist dein Job. Wenn jemand stirbt, dann du. Bitte geh du. Wir wollen nicht. Aber damals schon sagte Gott, dass wir ihn nicht sehen können oder nicht erleben können oder er nicht durch uns wirken kann und am Leben bleiben. Das spricht, ist ein Bild auf die alte Natur. Wir werden Gott nicht verstehen auf unserer alten Natur, auf unseren Verstand, auf unserem Willen, unseren Gefühlen. Diese Dinge können so leicht beeinträchtigt werden, sondern es ist durch die Offenbarung des Geistes. Und eine Sache, wie du auch einen Unterschied siehst zwischen Wahrsagerei und Offenbarung Gottes, ist, Wahrsager dienen im Bereich der Information, die sie aus der geistlichen Welt bekommen. Und da ist ein geistliches Kommunikationsnetz, das besser funktioniert oft wie unser christliches Kommunikationsnetz. Und da kommt jetzt einer zum Wahrsager und da sitzt der Wahrsager. Der hat einen familiar spirit, wie es die Bibel nennt, einen Ob im Hebräischen, einen familiären Geist. Der ist da seit Familien. Gleichzeitig, behaupte ich jetzt mal, hat er aber auch eine gottgegebene Gabe. Nur seine Herrschaft ist nicht unter dem Heiligen Geist. Wisst ihr, dass es zur Zeit Samuels nicht stimmt, dass es keine Propheten gab, wie manchmal gepredigt wird, weil es heißt, dass das Wort des Herrn rar war in der Zeit, was damit gemeint ist. Es gab ganz wenige, die ihre Gabe unter die Inspiration Gottes gestellt haben. Es gab dort Seher, die aber unter einer anderen Inspiration mit ihrer Gabe gesprochen haben. Und darum richtete Samuel die ersten Prophetenschulen auf im Land. Er rief die Begabten wieder zusammen und unter seiner Leitung, unter der Befähigung, was die Salbung ist, wurde ihre Gabe aktiviert und sie fingen an, wieder im Namen des richtigen Gottes zu prophezeien. So, und da ist jetzt dieser Wahrsager, der von Kindheit an diese Erfahrung gehabt hat, alles, und dieser familiäre Geist, der ihn belügt, der ist in der Familie schon seit Generationen. Müssen wir auch nicht genau wissen, wie der heißt, ob der jetzt Wahrsagegeist heißt. Wir müssen nur eins wissen, wenn wir ihn treffen, raus. Amen. Jesus, das ist der Weg von Jesus und dem möchte ich folgen. So, und dann sitzt er da. Jetzt kommt die Schwester Ursula, kommt dorthin, setzt sich gegenüber. Jetzt hat die aber auch einen familiären Geist. So, jetzt sagt der familiäre Geist, der die Familie kennt, sie hat einen Onkel, der heißt Franz, der starb vor 2 Jahren. Und der Geist, die kommunizieren, sagt zum Wahrsager, du, ich spüre, dein Onkel ist hier. Und ich glaube, du hast deinen Onkel vor 2 Jahren verloren. Und manche sagen nicht mal, glaube ich, sagen, du hast deinen Onkel vor 2 Jahren verloren. So, Schwester Ursula sagt jetzt, boah, wie konnte die das wissen? Weil diese Geister waren in den Familien und die wissen genau, wie der Onkel Egon heißt. Die wissen genau, wie die alle heißen. Woher weiß ich das? Weil wir von klein an schon mit Medien zu tun hatten. Das waren Freunde unserer Familie. Und ich, bevor ich zum Glauben kam, ein Geistmedium war. Mit einer echten Gabe entführt. Jetzt bitte kriegt keinen Schreck. Glaubt mir, es ist jetzt Jesus, der da drin ist. Die Früchte zeigen es nach 23 Jahren. Ich habe da auch eine ganz einfache Theologie. Wenn Jesus da ist, der in dir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Habt ihr das schon mal gehört? Sagt das Wort Gottes. Und das ist das, worauf ich baue. Und da ziehst du auch eine Frucht. Weil ich nämlich immer auf Jesus hinweise. Und ich werde nie zulassen, dass Leute mich anbeten. Ich werde nie zulassen, dass Leute ihr Fantum um mich herum bauen. Du wirst es nicht verhindern können. Wenn Gott dich heute 2-3 Mal sehr akkurat gebraucht, werden Menschen sich dir hinwenden. Warum? Und das hat mir der Herr auch mal gesagt. Weil sie einen Hunger haben nach dem lebendigen Wort. Aber deine Verantwortung ist, dich nicht auf den Thron von Jesus zu setzen. Deine Verantwortung ist zu lernen, wann es mal wirklich dran ist, dass du ihnen dienst. Aber dich dann wieder zurückziehst. Und darum verstehe ich auch damals, dass die Propheten, die kamen manchmal, traten manchmal auf und dann hat sie der Herr wieder in die Verborgenheit gezogen und sie sind wieder für eine gewisse Zeit verschwunden. Weil der Herr teilt mit niemand. Und so in Kurzform ein bisschen funktioniert es. Da gibt es noch ein paar andere Dinge mit einer gewissen normalen, gottgegebenen Sensibilität, die jeder von uns auf seiner Seele hat, wo auch manche Wahrsager einfach die Seele abtasten und dann Informationen weitergeben. Ein Prophet des Herrn bekommt Offenbarung. Und die Offenbarung sind Dinge, die verdeckt waren. Offenbarung heißt Enthüllung, Apokalypse, das Wort, es ist eine Enthüllung. Da war etwas nicht sichtbar vorher, das ist mehr als Information. Information, die der Heilige Geist gibt, kann mal den Weg öffnen, Wort der Erkenntnis, kann der Person sagen, das bin wirklich ist, aber da ist was an Offenbarung drin. Und ich habe das so gemocht, wie du gestern, glaube ich, gesagt hast, er hat dir sogar Dinge gesagt, die du selbst nicht wusstest, bis dahin. Du wusstest so tief, aber sie wurden dir aufgedeckt in dem Moment. Und das habe ich sofort verstanden, was du damit meinst. Das ist Offenbarung. Sie sind irgendwo in dir drin, aber dir war es nicht klar bis dahin. Jetzt nimmt Gott den Schleier weg. Das ist, was Offenbarung bedeutet. Der Vorhang wird zur Seite gezogen und jetzt erkennst du, was eigentlich da war und du doch nicht gewusst hast, dass es da ist. Und doch hast du gewusst. Komisch, ne? Genauso ist Prophetie. Und daher, und wisst ihr, Leute, ich bin auch vorsichtig, weil die Gefahr ist, wenn wir jetzt über all das reden, als ich damals die prophetischen Schulen anfing und dann all die Punkte gebracht habe, habe ich plötzlich gemerkt, dass die vorher so kindlich schnell prophezeit haben, plötzlich anfangen nicht mehr so zu prophezeien, weil sie jetzt all die Punkte haben, wo sie bei der Auslegung aufpassen müssen, bei der Anwendung aufpassen müssen. Und da sind sie ihre Liste im Kopf durchgegangen. Aber weißt du was, ich denke, okay, weil am Anfang, wenn du eine Sprache lernst, Du lernst auch die ganzen Wörter, die ganzen Dinge, du hast sie im Kopf, du versuchst sie aneinander zu reihen, versuchst gewisse grammatische Prinzipien und zu verstehen und irgendwann wird es normal. Irgendwann fließt es von dir, je mehr du in die Sprache gebraucht hast. Und so denke ich, ist manchmal auch okay, wenn es uns ein bisschen, es ist eher gesund, solange es dich nicht ganz blockiert. Und auch da wieder ist dein eigenes Bild wichtig. Und jetzt machen wir eine Pause und dann, es gibt so vieles mehr dazu zu sagen, aber ich möchte mit euch ein paar Übungen machen und eigentlich in einer bestimmten Art des Prophezeiens.